Abschnitt 6 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1. Über Bord. 14. Kapitel. In dem Restaurant zur grünen Nachtigall ging es laut zu. Iltis saß breit und würdig, wie es sich für einen großen Mann ziemt, und setzte Mikita auseinander, warum das Weib tief unter dem Manne stehe. Er kehrte mit großer Ostentation einem jungen Literaten, der neben ihm saß, den Rücken zu. Es war tags zuvor zwischen beiden zu einem unliebsamen Auftritt gekommen, weil der junge Mann sich die Bemerkung erlaubte, dass Iltisens Frauenhass wohl auf ganz anderen als nur theoretischen Gründen beruhe. Jedes Mal nämlich, wenn eine Dame in ihrer Gesellschaft auftauchte, ging es bei Iltis los. »Siehst du«, sprach Iltis, »du bist jung und Falk auch. Das könnt ihr nicht begreifen. Aber wart mal, wenn ihr erst 10 Jahre mit einem Weibe in der Ehe zusammengeludert habt.« Er sprach das letzte Wort leise und zischend, aus Rücksicht auf Isa. »Dann werdet ihr es sehen. Dann kommt mir der liebe, gute Falk mit seinen Yuma-Weibern, Chickasaw-Indianerinnen und dergleichen wissenschaftlichen Blödsinn. Aber Tatsache bleibt, dass das Weib ein niedrigeres Geschöpf ist.« Der Säugling wollte etwas einwenden, aber Iltis unterbrach ihn heftig. »Nein, nein. Tatsache bleibt Tatsache.« Er blähte sich ordentlich auf. »Übrigens darf man mit den Beweisen nicht kleinlich sein.« Mikita hörte nicht zu. Ein Gram fraß an ihm, eine Scham, die mit würgender Wut ihm das Blut ins Gehirn peitschte. Wozu denn noch weiter? Es ist alles vorbei. Er dachte an ihre Härte, ihre... Ja, war das nicht direkt Hass? Wie er sie anflehte und vor ihr kroch und sie um Verzeihung bat. Aber sie, ja, dies eisige Lächeln, sagte sie nicht damit, wozu bettelst du, wozu setzt du mich in Verlegenheit, was hab ich noch mit dir zu tun? Er seufzte schwer auf. Na, dir scheint's nicht leicht zu sein. Iltis zwinkerte mit den Augen. Aber erlauben Sie, die Sache kann doch unmöglich stimmen. Der Säugling grübelte, wie er seine Gegenbeweise am besten vorbringen solle. Iltis wurde sehr indigniert. Man darf nicht kleinlich sein. Nur nicht kleinlich sein, sonst kommen wir auf die dumme Wissenschaft. Soll ich Ihnen mal meine Erfahrungen mit den Wissenschaftlern erzählen? Wozu bleibt Falk eigentlich weg? Grübelte Mikita. Das war doch gar nicht nötig. Ha, ha, ha, ha, um mir Gelegenheit zu geben, Isa wieder zu erobern. Prosit, teurer Erik. Ist nicht nötig, ist nicht nötig. Aber warum quäle ich sie denn? Was will ich noch von ihr? Liebe? Kann man das erzwingen? Lächerlich, lächerlich! Wie konnte man auch überhaupt ihn lieben? Ja, einen Mann lieben, der nur lächerlich war. Er sah hinüber zu Isa, die wie gewöhnlich etwas abseits saß. Aber Isa sah ihn nicht an. Sie schien sehr aufgeregt zu sein. Auf ihren Backen brannten rote Flecken und sie ließ ihre Augen erregt und unstet umherschweifen. Die Tür öffnete sich und der blonde Neokatholiker trat ein. Isa sah hastig nach der Tür. Sie konnte sich augenscheinlich in diesem Moment nicht beherrschen. Sie zuckte auf. Sie lächelte dem blonden Jüngling zu, aber sie konnte den Ausdruck einer großen Enttäuschung nicht verbergen. Ja, Enttäuschung. Zum Henker, er war doch nicht blind. So sehen doch nur Menschen aus, die sich enttäuscht fühlen. Und dieser nervöse, bebende Zug der Erwartung. Erwartung! Wen erwartet sie? Wen? Dummer Mikita, weißt du nicht, wen sie erwartet? Weißt du nicht, warum sie nicht eine halbe Stunde mit dir allein sein will? Weißt du nicht, warum sie dich schon seit 3 Tagen beständig hierher schleppt? Er lachte verbissen. Falk erwartet sie. Hey, hey, Falk! Er wiederholte den Namen. Es machte ihm doch sicher eine große Freude. Falk war doch sein Freund. Mehr noch, ein Bruder. Er hatte ihm doch sicher ein großes Opfer gebracht. Ja, ganz sicher. Der Bräutigam, der an Gemütsblödigkeiten leidet, soll seine Braut kriegen, sein Schäfchen ins Trockene bringen. »Hi, hallo, hu!« schrie er brüllend zu Iltis. »Dein Wohl!« Alle sehen sich verwundert um. Das war doch ganz ungewöhnlich von Mikita. Mikita fasste sich. Zum Teufel mit euren Philosophieren. Weib, Mann, Das ist alles Blödsinn, alles ist Blödsinn. Lustig wollen wir sein, lustig. Isa sah müde Mikita an. Warum schreie er denn so? Was fehle ihm nur wieder? Auf wen war er denn jetzt eifersüchtig? Wie der Mann ihr fremd war. Wie konnte sie ihn nur jemals geliebt haben? Nein, sie konnte es nicht mehr aushalten. Jetzt müsse sie ein Ende machen. Heute noch. Wenn er sie nach Hause begleitet. Ja, heute noch. Wie werde sie es ihm nur sagen? Ihr Herz bebte. Wie werde sie es ihm sagen? Ganz ruhig und selbstverständlich. Sei er denn blind, könne er ihr nicht in dieser peinlichen Situation helfen. Er wisse doch nun, dass sie Falk liebe. Verstehe er es noch nicht? Sie hatte ihm ja so deutlich gezeigt, dass er ihr gleichgültig sei. Aufdringlicher Mensch. Sie hatte Angst, das zu denken. Sie wagte es nicht. Aber jetzt plötzlich hatte sie es doch gedacht. Sie wunderte sich, dass sie nichts dabei empfand. Aufdringlicher Mensch. Ja, sie fühlte Freude, dass sie es denken konnte, ohne dass es ihr peinlich wurde. Wieder knarrte die Tür. Jetzt ist er es sicher. Sie wusste es ganz genau. Sie zitterte. Aber es war ein Unbekannter. Das war doch zu grässlich, so zu warten und warten unter all diesen unangenehmen Menschen. Sie fühlte Mikitas Augen starr auf sich gerichtet, aber sie vermied es, ihn anzusehen. Gott, wie gleichgültig er ihr war. Was machte denn Falk diese furchtbaren 5 Tage lang? Sollte sie zu ihm hinaufgehen? Aber sie wusste ja nicht, wo er wohnte. Mikita danach fragen? Nein, das ging nicht. Sie sank in sich zusammen. Wie könnte sie ihn nur sehen? Warum bat sie ihn um Himmels Willen, dass er sie nie mehr sehen solle? Oh Gott, sie hatte ja nicht gewusst, wie sehr sie ihn liebte, wie gleichgültig ihr Mikita war, wie ihr die ganze Welt nur Schmerz bereitete. Sie war so sinnlos verzweifelt. Warum schrie er denn nur wieder so? Sie sah unwillkürlich auf die leeren Flaschen, die vor Mikita standen. Weißt du denn, was Liebe ist? Mikita war außer sich geraten. Weißt du, was Geschlechtsschmerz ist? Hä? Weißt du das? Hast du überhaupt jemals ein Weib geliebt? Iltis machte eine verächtliche Handbewegung. Mikita stotterte. Das Weib hat den Mann gezeugt. Daran hat sie genug. Das Weib zeugt und der Mann liebt. Das Weib liebt nie, niemals. Sie hat am Zeugen genug. Was? Das Weib liebt auch? Was? Aber das Weib begeht ja Selbstmord aus Liebe, warf der Säugling ein. Man könnte ja jeden Tag darüber im Lokalanzeiger lesen. Was? Selbstmord? Fragen Sie ihn nur. Er weiß es besser. Mikita zeigte auf Iltis, der ihn aufmunternd zulächelte. Die Weiber begehen Selbstmord, wenn sie schwanger sind und von ihren Liebhabern im Stich gelassen werden. Mikita schlug heftig mit der Faust auf den Tisch. Isa sah ihn mit grenzenloser Verachtung an. Er war wieder betrunken. Wie konnte sie nur jemals diesen Menschen geliebt haben? Es trat eine peinliche Stille ein. Isas Anwesenheit drückte alle. Es war das ein wenig rücksichtslos von Mikita in ihrer Gegenwart. Mikita schwieg plötzlich. Er sah, ja, das erste Mal sah er ihn, diesen Blick. Er sah ihn deutlich vor sich. Er ließ den Kopf sinken, ganz deutlich. Der Blick bohrte sich tiefer und tiefer in ihn hinein. Er sah nur das Auge in sich. Es sah ihn an. Wie sah es ihn an? Wenn er es malen würde, nur 3 Schritte zurück. Nein, in die Ecke des Ateliers hinein, in die andere. Und nun durch den Spiegel. Ja, er konnte sich nicht helfen. Es war Verachtung, große, kalte Verachtung. Für Isa wurde es nun unausstehlich. Sie empfand eine fiebernde Unruhe. Sie fühlte, wie das Herz schneller und schwerer gegen das Korsett schlug. Sie müsse um jeden Preis Falk sehen. Er muss doch endlich kommen. Jeden Tag ist er doch hier. Warum kommt er denn gerade in diesen Tagen nicht? Das Gespräch kam wieder in Gang. Ach, lasst mich doch nur mit der Literatur in Ruhe. Dies ewige Geplapper über Poeten und Verleger und Verlegerpreise macht einen wirklich ganz nervös. Iltis gähnte affektiert. Was wollt ihr von Falk? Er ist ein guter Kerl. Isa horchte auf. Sie sah Mikita, wie er sich plötzlich aufrichtete. Was? Falk? Na ja, dozierte der Säugling. Falk hat Talent, das will ich ja zugeben. Aber es ist noch im Werden. Es muss ausreifen. es muss ausgären. Man weiß noch nicht, wie er sich entwickeln wird. Er sucht, er tastet noch. Was? Falk, tastet? Mikita lachte mit gespielter Herzlichkeit. Sie sind kostbar. Wissen Sie, Falk ist der Einzige, der was kann. Falk hat das Neue gefunden. Ja, Falk kann das, was ihr alle können möchtet. Falk, Falk. In diesem Moment trat Herr Buchenzweig an Isa heran. Er setzte voraus, dass alle diese Gespräche eine Dame langweilen müssten. Und so wollte er sie unterhalten. Sie sah auf das glatte, feiste, schöne Friseurgesicht. Was wollte nur dieser Mensch? Ja, Herr Buchenzweig hatte die große Ehre gehabt, das gnädige Fräulein auf der Soiree in Gegenwart des Herrn Falk gesehen zu haben. Herr Falk sei ein ungemein interessanter Mann, eigentlich derjenige, der ihn am meisten interessierte. Er sei auch nur hergekommen, um ihn zu begegnen. »Du, Isa«, rief Mikita über den Tisch hinweg, »weißt du, dass Falk von Berlin weggereist ist?« Er heftete starr seine Augen auf sie. Isa fuhr zusammen. Sie empfand einen heftigen Schmerz in ihrem Gesichte, ein Schnürgefühl in der Brust. Sie sah mit weiten Augen das wilde, boshaft, stark gerötete Gesicht von Mikita. Dann wandte sie sich ganz mechanisch an Buchenzweig. Sie wollte ein Glas Wein trinken. Es war leer. Buchenzweig lief dienstfertig nach dem Kellner. Alles floss in ihren Augen zusammen. Sie sah nichts. Sie hörte plötzlich jemanden sprechen. Es war Buchenzweig. Aber sie verstand nicht gut, was er wollte. Sie sah ihn nur, lächelte mechanisch. Der Wein wurde gebracht. Sie trank. Herrn Halbe kenne ich sehr genau, ein ungemein liebenswürdiger Mensch, eine große Kraft in unserer Zeit, der so sehr an großen Talenten mangelt. Isa sah ihn an. Der Mensch wurde ihr plötzlich widerwärtig. Sie wusste nicht, warum. Verzeihen Sie, Herr Buchenzweig, Ihre Gesellschaft ist mir sehr angenehm, aber ich muss nun nach Hause. Sie ging an Mikita heran. Ich muss jetzt nach Hause gehen. So, so, wirklich? Langweilst du dich hier? Sie hörte nicht auf ihn und kleidete sich an. Wieder sah sie das widerwärtige Friseurgesicht des Herrn Buchenzweig. An wen erinnerte er sie nur? Ja, richtig, an den Friseur, bei dem sie sich das Haar schamponieren ließ. Als sie sich in die Droschke setzten, wobei Iltis, sehr galant, Isa behilflich war, schrie ihm Mikita zu. »Wartet nur, bis ich zurückkomme. Wir wollen eine lustige Nacht haben.« Isa zuckte mit den Achseln. Beide sprachen kein Wort. Sie war gelähmt. Sie konnte nicht denken. Sie war so müde. Hin und wieder empfand sie eine trostlose Verzweiflung, die dann wieder in diese schlaffe Müdigkeit umkippte. »Du, Isa, morgen wird meine Ausstellung in München eröffnet.« »So, so.« Der Wagen blieb stehen. »Gute Nacht.« Mikita zuckte es in allen Gliedern. »Gute Nacht. Jetzt fahren Sie mich schnell zurück«, brüllte er den Kutscher an. Der Kutscher schlug auf den Gaul los. Die Droschke flog nur so über die Asphaltstraße. Inzwischen krümmte und wand sich Mikita in einem heftigen Anfall von Weinkrampf. Als er in die grüne Nachtigall zurückkam, war er ruhig und gefasst. Er wurde mit einem kräftigen Gejohle begrüßt. »Ja, Isa hat uns alle gedrückt«, dachte er. »Du«, er setzte sich neben Iltis, »wenn ich heute stark betrunken werde, so setze mich morgen früh in den Zug, der nach München geht.« 7:30 Uhr, merke es dir.« weiß schon, aber 100-mal die Strecke befahren.« 15. Kapitel. Falk saß auf seinem Hotelzimmer und brütete vor sich hin. Wozu war er eigentlich hergekommen? Er hätte sich ja ebenso gut in Berlin quälen können. Nun sind es wohl 6 Tage. Er sah nach. Ja, er war schon 6 Tage hier. Aber jetzt konnte er es nicht mehr aushalten. Nein, unmöglich. Ja, er musste ohne jegliches Selbstmitleid einfach als eine nackte Tatsache konstatieren, dass er unmöglich länger diese Qual ertragen konnte. Er würde sicherlich zugrunde gehen. Jeden Tag barst in ihm etwas, das noch gestern heil war. Jeden Tag wuchs der Ekel vor dem Leben. Und dieser Schmerz. An einem Weibe zugrunde gehen. Er, der Künstler, er. Als ob es nicht besser wäre, an einem Weibe zugrunde zu gehen, als an einem idiotischen Schlaganfall. Oder an Typhus. Oder an Diphtherie. O, du dummer Iltis, wie flach du bist. Dann gehe ich wenigstens an mir selbst zugrunde. Dann gehe ich an dem zugrunde, was mich gerade in meiner intimsten Seelenstruktur ausmacht. Und sie, ja, sie, das bin ich. Ich, den du nie gesehen hast, den ich erst jetzt in mir erkannte. Er konnte nicht zu Ende denken. Magst du an deinem Säufer- oder Verfolgungswahnsinn zugrunde gehen, wenn du das als eines Mannes würdiger ansiehst? Ich gehe an mir zugrunde. Aber wozu denn zum Teufel zugrunde gehen? Ich will glücklich sein, ich will leben. Er verlor plötzlich den Gedankenfaden. Sein Gehirn war doch gar zu zerfahren in der letzten Zeit. Er saß und saß und merkte, dass er ganz stumpf war. Er zwang sich zu denken. Er hatte doch niemals etwas getan, wobei er sich nicht kontrolliert hätte. Ja, die ersten zwei Tage hatte er sich noch in seiner Macht. Er wirkte ja auf sie mit bewussten Mitteln. Herrgott, die lächerliche Geschichte mit den Schwänen. Wie dumm erfunden, wie ungeschickt, patzig. Ja, patzig. Und dann kam der Strudel, der Wirbel. Das Gehirn fing an, sich um sich selbst zu drehen und kreiste schneller und schneller in den abgründigen Trichter des Geschlechtes hinab. Der Tanz, der Tanz. Er sah plötzlich in einer Ecke ein Spinnengewebe. Er sah es lange und aufmerksam an. Aber seine Augen fielen zu. Ja, er war müde, furchtbar müde. Er fühlte Reißen in seinen Gliedern. Ja, 4 Stunden war er gelaufen, um durch die Müdigkeit den Schmerz zu ertöten. Um schlafen zu können, ohne dies abscheuliche Gift, dies Morphin. Nun musste er noch einen blanken Gegenstand ins Auge fassen. Er sah eine Zeit lang starr die messingene Türklinke an. Er fühlte nur noch, dass ihm Tränen über die Backen liefen. Es war ein herrlicher Herbsttag. Ganz klarer, heller Mittag. Er sah auf den hohen Wandelturm der Erlöserkirche in Kopenhagen. Mikita stand neben ihm und schwenkte sein Tuch. Farfel, Farfel, hörte er rufen, aber er sah keinen Menschen. Plötzlich entdeckte er einen verweinten Jüngling neben sich. Er sollte wohl nach Stettin, in ein Angro-Geschäft. Wie viele Seemeilen wohl dieser Dampfer in einer Stunde machte. Du! Mikita zeigte ihm ganz erregt einen englischen Kohlendampfer. Zwei Schiffsjungen boxten sich, als wären sie wahnsinnig geworden. Er sah sie wie zwei Hähne aufeinander losspringen. In einem Nu wurden sie zu einem Knäuel, der sich auf dem Boden wälzte, sich dann löste und wieder um sich selbst rollte. Dann sah er sie, wie sie aufschnellten und mit neuer Wut begannen. Er sah die Fäuste hin und her fliegen. Dann stürzten sie die Kojentreppe hinunter, kamen wieder zum Vorschein. Und wieder sah er den Knäuel auf dem Verdeck rollen. Falk wachte auf, machte die Augen auf und schloss sie wieder. Du, Erik, sieh nur diese wunderbare Nacht im Wasser und dies Glänzen, dies Leuchten, Herrgott, wenn man das malen könnte. Du lieber Kerl. Und sie saßen und tranken. Die Nacht war so schwarz, sie saßen dicht nebeneinander. Und plötzlich überfiel sie eine Raserei. Sie packten einander. Er hob Mikita in die Höhe und wollte ihn über Bord werfen, aber Mikita war geschmeidig. Er glitt ihm unter den Armen weg und fasste ihn an den Beinen. Verzweifelt hieb Falk mit den Fäusten auf Mikitas Kopf, aber Mikita achtete nicht darauf. Er trug ihn, ja, er wollte ihn ins Meer werfen. Jetzt waren sie dicht an der Barriere, jetzt, jetzt! Nun bekam er etwas Hartes unter seine Füße. Er stürzte sich mit seinem ganzen Leib über Mikita, so dass er einknickte, und mit einem Griff packte er ihn an den Hüften, und nun mit einem furchtbaren Ansatz in weitem Bogen flog Mikita über Bord. Falk wachte auf. Er stand mitten im Zimmer mit geballten Fäusten. Er kam zu sich. Einen wilden Hass fühlte er an sich, eine wüste Kampfbegier. Über Bord, über Bord. Er schlug die Zähne zusammen, ihn fror. Er lief hin und her. Wer wollte ihm sein Glück rauben? Um wessen Willen sollte er zugrunde gehen? Allmählich beruhigte er sich. Es wurde ihm nun ganz klar. Einer musste über Bord. Er oder Mikita. Sie liebte Mikita nicht mehr. Was wollte Mikita von ihr? Wer war denn Mikita? Er war mit ihm zusammen auf der Schule gewesen. Hatte mit ihm zusammen gehungert. Und ja, was denn? Was mehr? Er setzte sich und ließ den Kopf schlaff herunterhängen. Diese kranke, wahnsinnige Sehnsucht nach ihr hatte er noch nie empfunden. Über Bord. Er oder ich. Der Strudel packt uns beide. Den einen ins Glück. Nur einen ins Glück. Und das bin ich. Er reckte sich hoch. Den Elch sah er vor sich, den zitternden, mit Blut bespritzten Sieger. Und eine unerhörte Unruhe erfasste ihn. Er riss die Kleider auf und knöpfte sie wieder zu. Er suchte nach Geld, durchwühlte alle Taschen, fand es nicht, raste, lief herum. Der Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er musste zu ihr nun. Er musste. Jetzt konnte er es nicht mehr ertragen. Und er stürzte über das Bett, warf alles übereinander und fand endlich das Portemonnaie unter dem Kissen. Wenn es nur nicht zu spät ist, wenn es nur nicht zu spät ist. Er sah auf die Uhr. Sie stand. Er läutete heftig. Der Kellner kam eilig heraufgelaufen. Wann geht der Zug nach Berlin? Ungefähr in einer Stunde. Schnell, schnell die Rechnung. Beeilen Sie sich, um Gottes Willen. Als Falk in Berlin ankam, war es schon spät am Abend. Es wurde ihm plötzlich klar, er musste zu Mikita hinauf. Ja, er musste ihm ganz offen sagen, dass er sich keiner Täuschung hingeben solle, dass Isa ihn nicht mehr liebe. Und wenn sie es ihm nicht gesagt habe, so wollte sie ihm nur wahrscheinlich so lange wie möglich die Qual ersparen. Sie habe Mitleid mit ihm. Ja, ganz offen musste er es ihm sagen. Es war doch grenzenlos peinlich. Nun, warum denn? Mikita war ihm ja ein ganz fremder Mensch. Aber je näher er an Mikitas Wohnung kam, umso schwerer wurde es ihm. Nein, er konnte Mikita das nicht sagen. Er suchte sich klarzumachen, was Mikita früher für ihn war, wie er ihn geliebt hatte. Er konnte kaum atmen. Vor Mikitas Wohnung blieb er unschlüssig stehen. Ja, er musste. Oder, oh Gott, ja, dann musste er zurückfahren. Und er erlebte innerlich die entsetzliche Qual der 6 Tage. Entsetzlich, entsetzlich, murmelte er. Er ging hinauf. Ist Herr Mikita zu Hause? Nein, er ist nach München gefahren. Falk blieb auf der Treppe stehen. Er konnte das Glück nicht begreifen. Dies Glück. Er wiederholte es noch einmal, aber er konnte nicht froh werden. Und nun zu Isa. Zu Isa. Er dachte nur an sie. Er versuchte sich vorzustellen, wie sie ihn empfangen werde. Er dachte an 1000 Kleinigkeiten, die er bei ihr bemerkt hatte. Er dachte angestrengt, krampfhaft, um sich zu übertäuben. Ja, etwas in sich, das reden wollte, sich wehrte und sträubte gegen dies große Glück. Da plötzlich, er durfte nicht zu Isa gehen. Er musste warten, bis Mikita zurückkam. Er musste ihm alles sagen, dass Mikita ihm nicht Feigheit vorwerfe, dass er nicht sage, er habe hinter seinem Rücken ihm die Braut verführt. Ja, er musste warten. Aber das war für ihn unmöglich, physisch unmöglich. Jetzt war alles in ihm auf das Äußerste gespannt. Noch 1000stel Millimeter mehr und es musste zusammenbrechen. Weswegen war er zurückgekommen? Solange er die Qual ertragen konnte, war er ferngeblieben und kämpfte tapfer und war brav. Aber dann, er raffte sich jäh zusammen. Nein, jetzt genug von Argumenten. Er tue das, was er tun müsse, und mögen 10.000 Gefühle sich dagegen sträuben. Gott, ja, er verkenne gar nicht, dass jedes dieser Gefühle ein gewisses Quantum Muss repräsentiert. Aber schließlich siege doch immer das Letzte, das mächtige, unabwendbare Muss. Und er dachte es bis in das feinste Detail hinein. Aber er wurde nicht froh. Ganz im Hintergrunde empfand er eine dumpfe Angst, eine verlegene, schamvolle Pein. Und dann fühlte er, wie alles in ein Gefühl zusammenfloss. Ein grenzenlos trauriges Gefühl. Nicht selbst zu sein. Nicht sich selbst zu gehören. Er ging an einer Uhr vorbei. Er schrak heftig auf. In einer Viertelstunde wird die Tür geschlossen sein. Dann kann ich sie nicht mehr sehen. Nicht heute mehr. Er stöhnte auf. Jetzt musst du dich entschließen. Du musst. Er fühlte eine schmerzhafte Spannung in jeder Fieber, in jedem Muskel. Er ging schneller und schneller. Nein, nicht mehr denken, nicht mehr. Jetzt muss ich zu ihr. Mag kommen, was will. Er dachte noch, suchte noch zu kämpfen, aber er wusste, dass er es doch tun werde. Und dann mit einem Ruck warf er alle Gedanken aus seinem Gehirn und stieg schnell die Treppe hinauf. aber als er läuten wollte, befiel ihn wieder dieses lähmende Angstgefühl. Er setzte mehrmals den Finger an den Knopf der elektrischen Glocke, aber er wagte ihn nicht zu drücken. Dann lehnte er sich an die Wand, weil er plötzlich sich so schwer fühlte. Nun stieg er ein paar Stufen hinunter, er zählte sie. Dann hörte er unten das Klirren von Schlüsseln und mit einem Male besann er sich auf sein Muss. Auf das letzte Muss, das doch immer siegen müsse. Er ging wieder hinauf und läutete. Ein Dienstmädchen machte auf. »Ist Fräulein Isa? Fräulein Isa ist nicht zu sprechen, sie hat verboten, jemanden vorzulassen.« »Aber sagen Sie ihr, dass ich sie sprechen muss!« Er schrie es fast, wusste aber nicht weswegen. In diesem Moment öffnete sich eine Tür. Isa stand im Korridor. Falk ging auf sie zu. Ohne ein Wort zu sprechen, traten sie in das Zimmer. Sie fassten sich an den Händen und zitterten beide. Dann warf sie ihre Arme um seinen Hals und weinte laut auf. 17. Kapitel. Fußnote. Im Original fehlt die Zahl 16 in der Kapitelzählung. Ende Fußnote. Mikita ging die ganze Zeit in München wie im Traume. Er tat alles, was ihm seine Freunde rieten. Er ging überall hin, wo man sagte, dass er hingehen müsse. Aber er fühlte, dass es schlecht, sehr schlecht um ihn stehe. Nun musste er abfahren. Er wäre so gerne in München geblieben, aber er hatte nichts mehr zu tun. Und er musste etwas zu tun haben, gleichgültig was. Er ging langsam zum Bahnhof. Ja, er musste nach Berlin zurück. Eigentlich hätte er sich von seinen Freunden verabschieden sollen. Aber das war so peinlich. Sie würden mit ihm auf den Bahnhof gehen wollen. Dann würden sie Witze machen und ihm Freundlichkeiten erweisen. Nein, er musste alleine bleiben. Merkwürdig, wie seine Gedanken sich in die Breite zogen. Früher jagte das alles sich übereinander, so dass er Mühe hatte zu wissen, was er eigentlich wollte. Und jetzt alles so hübsch, breit und behaglich und übersichtlich. Seine Stimme war auch leiser geworden. Nur dies sonderbare Zittern, das ihn stundenlang befallen konnte, dies seltsame Verschwinden des Bewusstseins, oh, das war fürchterlich. Er fühlte Angst, dass es wiederkommen würde. Plötzlich blieb er vor einem Waffenladen stehen. Er erinnerte sich an die 1000 Reisegeschichten, die er in den Zeitungen gelesen hatte. Die Möglichkeit war ja nicht ausgeschlossen, dass ihm auch so etwas passieren könnte. Ja, er könnte auch überfallen werden. Herrgott, warum sollte ihm das nicht zustoßen, was 1000 anderen zugestoßen war? Er lachte still in sich hinein. Ja, sonderbar dies mit dem Denken. Nicht ein einziges Wort hatte er übersprungen. Er sah die mannigfaltigen Waffen in dem Schaufenster. Furchtbar erfinderisch sind doch die Menschen. To be or not to be, schoss es ihm plötzlich durchs Gehirn. To be or not to be, nun fehlte ihm noch ein passender Mantel und ein Schädel. Potztausend, das müsste er vorm Spiegel einstudieren. Der kleine Mikita, wunderbar. Er würde ja ungefähr aussehen wie der kleine Opernsänger Silva in der Robe des Riesenrecken Siegfried. Er ging in den Laden hinein. Das erste, was ihm auffiel, war ein großer Abreißkalender. 1. April las er die riesigen Buchstaben. Prima Aprilis. Da gibt es heute viele Überraschungen. Er verlangte nach einem Revolver, war aber so müde, dass er sich hinsetzen musste. War es denn durchaus nötig, dass er heute noch nach Berlin zurückfahren müsse? Könnte er nicht warten, bis er sich ein wenig erholt habe? Da belebte er sich wieder. Die Entfernung ist ja für die Liebe von der allergrößten Bedeutung. Falk ist auch weg. Sie hat sich die ganze Zeit gelangweilt. Sie musste ja immer jemanden um sich haben. Wenn er jetzt zurückkäme, warum sollte ihm das nicht passieren, was 1000 anderen passiert ist? Hatte er nicht in 100 Romanen gelesen, dass die Entfernung eine erlöschende Liebe wieder entflamme? Herrgott, die Schriftsteller sind doch wirklich nicht von Pappe. Wie schön und wie ausführlich sie das schon beschrieben haben. Er bezahlte den Revolver und ging. Eine Hoffnung löste die andere ab. Sein Gang wurde hastig, er reckte sich. Es kam ihm vor, als träten plötzlich neue Muskeln in Tätigkeit. Und so kam eine Unruhe über ihn, eine Spannung, dass er glaubte, unmöglich diese lange Reise aushalten zu können. Es fing an, in seinem Gehirn zu fiebern. Er dachte an Isa, er dachte daran, wie sie glücklich waren, wie sie ihn liebte und bewunderte. Er war ja der mächtige Künstler, den sie in ihm verehrte. Aber es war nicht nur der Künstler, nein, nein, sie liebte es ja, sich an ihn anzuschmiegen und ihn zu streicheln. Sie, oh Gott, wie er sie liebte. Wie er gar nicht selbst war, wie jeder Faden seines Organismus mit dem ihren zusammengeknotet war, so unlöslich. Aber selbstverständlich musste sie müde werden. Er hatte sie doch unaufhörlich gequält mit seiner Eifersucht, seiner, sie war so gut, sie hatte ihm alles vergessen. Da wird sie stehen und ihm die Hände hinstrecken und sich dann an seine Brust werfen. Gott sei Dank, dass du hier bist. Ich habe mich so grenzenlos nach dir gesehnt. Ja, das wird sie tun, schrie er auf. Er wusste es ganz sicher. Aber ja, hatte sie ihm nicht auf seine Briefe nur ein einziges Mal ein Billett geschickt, dass sie sich wohlfühle? Er schlug sich an den Kopf. Oh, du dummer Mikita, was weißt du vom Weibe? Was weißt du von seiner Listigkeit? Ja, selbstverständlich. Wie konnte er sich nur deswegen so quälen? Das ist ja ganz klar. Und es ist ganz recht, dass sie mich so bestraft. Und er überzeugte sich mit deutlichen und eindringenden Argumenten, dass er die ganze Sache total missverstanden hatte. Das ist nur weibliche Schlauheit, weibliche Klugheit. Nein, nein, wie sagte doch Falk? Angeborene Zuchtverhaltsklugheit. Ja, Falk hatte für alles passende Worte. Aber je näher er an Berlin kam, umso stärker wuchs seine Unruhe. Die alte Qual stieg wieder in ihm hoch. Und die letzten 2 Stunden war er nur noch eine willenlose Beute der wüstesten Schmerzensraserei. Wie ein Tier wurde er gequält. Das ist doch unerhört, was sich so ein Mensch quälen muss. Unerhört. Und er lief in dem Coupé hin und her, sprang und zuckte, und dann plötzlich befiel ihm dieses furchtbare Zittern am ganzen Körper, dass er glaubte, er müsse nun wahnsinnig werden vor Schmerz und Angst. Isa empfing ihn mit kalten, verlegenen Lächeln. Sie war mit Packen beschäftigt. Mit einem Ruck empfand Mikita eine klare, eisige Klarheit. Er konnte ebenso gut gleich gehen. Aber er war so erschöpft, dass er sich hinsetzen musste. Isa wandte sich weg. »Du!« schrie er sie plötzlich heiser an, ohne sie anzusehen. Er kam nicht weiter. Auf dem Tisch sah er ein paar grüne seidene Strümpfe. Irgendeine verborgene geschlechtliche Assoziation löste sich in ihm aus. Er packte die Strümpfe und zerriss sie in Stücke. Isa sah ihn verächtlich an. Jetzt endlich hatte sie den Mut gefunden. »Was willst du von mir? Ich liebe dich ja nicht.« Sie versuchte nur, ob sie ihm das sagen könne. »Ich liebe dich nicht. Du bist mir vollkommen fremd.« Sie wollte noch etwas von Falk hinzufügen, aber das konnte sie nicht. Sie sah dies hündische, unterwürfige in ihm. Er wurde ihr widerwärtig. Sie sagte noch etwas, dann hörte er nichts mehr. Er ging auf die Straße. Einmal hatte er doch irgendwo gelesen, dass man in solchen Augenblicken nichts verstehe. Aber er hatte alles verstanden, so klar, so deutlich. Eigentlich brauchte sie es ihm gar nicht zu sagen. Warum die Straße nur so leer war? Ah, es war ja Sonntag und da gingen alle Menschen hinaus ins Freie. Sonntag. Prima Aprilis. Nachmittags. Er sah auf die Uhr. 6 Uhr nachmittags. To be or not to be. Ja, wenn ich vor dem Spiegel stehe, mit Hamlets Mantel und dem Schädel in der Hand, dann muss ich der Zeitsache in dem Schlussmonolog Erwähnung tun. Er hätte sich das doch niemals denken können, dass man vor seinem Ende so klar, so ruhig und so vernünftig denken könne. Ja, Gabrok hat recht. Wenn man erst weiß, dass man unabwendbar sterben muss, dann ist man ganz ruhig. Ja, ja, die Schriftsteller sind immer diejenigen, welche. Er ging sehr langsam, aber jetzt blieb er stehen. Dieser dumme Bengel irritierte ihn schon lange. Ja, schon eine geraume Zeit musste er ihn beobachten. Er ging wohl zu einem Mädchen, wollte kleine Füße haben und hatte sich zu enge Stiefel gekauft. Und jetzt musste er jeden Augenblick stehen bleiben und um seine Hühneraugen zu maskieren, tat er, als ob er die Schaufenster ansah. Da, nun blieb er wieder stehen. Eine plötzliche Wut erfasste Mikita gegen diesen dummen Bengel. Er trat mit strenger Miene an ihn heran. »Sie, junger Herr, Sie haben wohl mächtige Hühneraugen?« Der junge Herr sah ihn verblüfft an, dann wurde er zornig, ganz tief rot vor Zorn. Mikita bekam Angst. Das ist eine gemeine Unverschämtheit, schrie der junge Mann. Mikita kroch ängstlich in sich zusammen. Verzeihung, Sie wissen, Wachsmutringe in der Uhr. Er entfernte sich schnell. Gott, wie die Menschen ungemütlich werden. Sie schreien mich an, plagen mich, quälen mich bis aufs Blut. Ja, Seigneur Ablanc. Ja, er fühlte, dass ihm Tränen über die Backen rollten. Na, Mikita, es ist dir zwar viel Schlimmes widerfahren, aber deswegen brauchst du doch nicht zu heulen. Zum Teufel, beruhige dich doch. Er wurde wütend. Dummer Mensch mit deinen sentimentalen Komödien. Warum greinst du? Vermutest du etwa was vom schönen Geschlecht in der Nähe, das dir gleich so rührselig wird? Hä? Das schöne Geschlecht? Na ob? Er ging in sein Atelier hinauf und schloss die Tür zu. Er sah ein Bild an, diese scheußliche Verzeichnung. Dass er das nicht bemerkt hatte, das musste er gleich verbessern. Er fasste einen Pinsel, aber seine Hand flog willenlos umher. Er wurde rasend, packte in sinnloser Wut das Gemälde und riss es in Stücke. Dann warf er sich auf das Sofa, aber von neuem flog er auf, als wäre er von 1000 Teufeln besessen. Isa, schrie er auf, Isa! Er fing an zu lachen, ein Lachkrampf, das er erstickte. Er wälzte sich auf dem Boden, er schlug mit dem Kopf gegen die Dielen, er fasste einen Stuhl, zerschlug ihn in Stücke, eine Vernichtungsraserei wütete in ihm. Als er zu sich kam, war es Nacht. Er war erschöpft, sein Gehirn war irr. Nur das eine, das letzte. Ja Gott, was war es denn? Was sollte er doch nur tun? Plötzlich fühlte er etwas Schweres in der Tasche. Aha, ja, richtig, richtig. Er ging suchend im Zimmer umher und wiederholte fortwährend, ja, richtig, richtig. Das war es. Der Revolver in der Tasche hatte ihm wohl die Haut am Bein abgeschürft. Es brannte so. Sich hinsetzen, nicht wahr? Das war wohl das Richtigste. Wie die Ruhe wehtat. Er nahm den Revolver, es dauerte lange, bis er ihn geladen hatte. Seine Hände wollten nicht mehr seinem Willen gehorchen. Er wurde sehr böse. Natürlich sich zuerst hinsetzen, das war das Wichtigste. Er setzte sich hin. Ins Herz? Freilich, das war eine gute Idee. Man schießt gewöhnlich einen Millimeter höher und wird dann kuriert. Plötzlich verfiel er in ein willenloses Brüten. Er vergaß alles. Mit einem Mal hörte er ein Singen auf dem Hof. Eine jähe Unruhe ergriff ihn. Er umklammerte fest den Revolver. Schnell, schnell! Es peitschte ihn etwas in eine furchtbare Unruhe. Nach einer Sekunde würde er es nicht machen können. Und mit jähem Ruck steckte er die Waffe tief in den Mund hinein und drückte los. 18. Kapitel. Falk und Isa saßen am selben Abend im Coupé. Sie fuhren nach Paris. »Liebst du mich?« fragte sie und sah ihn glücklich an. Falk antwortete nicht. Er drückte ihr die Hand und sah ihr mit unendlicher Innigkeit in die Augen. »Du, mein, du...« Sie saßen lange, eng aneinander gepresst. Sie wurde müde. Er machte ihr ein Lager aus Plätz zurecht, wickelte sie ein und sah sie immer an, mit derselben heißen, zärtlichen Innigkeit. »Du, mein, mein...« »Küss mich!« Sie schloss die Augen. Er küsste sie flüchtig, als scheute er sich, sie zu berühren. »Jetzt schlaf, schlaf!« »Ja.« Er setzte sich ihr gegenüber. Nun war sie sein Weib. Nun war er glücklich. An Mikita dachte er fast nicht. Sonderbar, wie wenig er sich um ihn kümmerte. Aber wenn... Oh Gott, man geht zugrunde, weil man keine Lebensfähigkeit hat, weil es an eigentlichen Lebensbedingungen mangelt. Also, weil man zugrunde gehen muss. Daran ist doch kein Mensch schuld. Wäre er zugrunde gegangen... Nein, seine Qual war etwas ganz anderes. Das waren die Fieberparoxysmen, die den großen Willen erzeugten. Ja, er verstand es plötzlich. Wie sollte er das nur sagen? Der neue Wille. Der Wille, der aus den Instinkten geboren wird. Der Wille, wie sollte er das nur sagen? Der Wille der Instinkte, der durch keine bewussten Schranken, durch keine atavistischen Gefühle gehemmt wird. Der Wille, bei dem Instinkt und Gehirn eins geworden ist. Er musste noch leiden, weil er ein Übergangsmensch war. Er fieberte noch, weil er das Gehirn überwinden musste. Aber er wird nicht leiden, wenn er das Stück postumer Vergangenheit, die atavistischen Überbleibsel in sich überwunden hat. Plötzlich lachte er leise in sich hinein. Gott, Gott, dieses dumme, idiotische Resonieren. Dies blödsinnige Schwatzen von neuem Willen und dergleichen Dinge. Am Ende wird er sich noch für einen Übermenschen halten. Weil er, nun, weil sein Geschlecht so rücksichtslos war und weil sie ihm aus Liebe folgte. Am Ende wollte er sich doch wohl nur ein bisschen betäuben. Blödsinn! Er sah sie an. Sie war sein, weil sie sein sein musste. Und sie fahren ins Glück hinein. Er trat ans Fenster. Er sah Bäume und Felder und Stationsgebäude vorbeifliegen. Das alles wird dein sein. Wenn nur dieser neue Wille da ist, der Wille der Instinkte, die durch das Gehirn geheiligt werden. Er dachte an Napoleon. Nein, das war nicht das. Das war der Wille eines fanatischen Epileptikers. Eines, sonderbar, dass er unwillkürlich nach Beispielen ähnlicher Rücksichtslosigkeit immer von neuem suchte. Das waren nur wohl die Überreste von seinen Qualen, die er durchgemacht hatte. Jetzt hat er das Glück und er wird es genießen. Und er reckte sich hoch in dem Gefühl seines großen Glückes, dass er sich durch seinen Willen errungen hatte. Alles Übrige lag hinter ihm, als ein Erlebnis, ein starkes, mit Blut gefülltes Erlebnis, ein Vorwurf, ein Stoff zu einem großen, erschütternden Seelendrama. Sie schien zu schlafen. Das war das Weib, das er nicht kannte. Er brauchte es aber nicht zu kennen. Wozu denn? Er hatte sie jetzt. Er hatte sie einem anderen abgerungen. Er war der Elch. Nein, das war zu tierisch. Die Vorstellung von den Eingeweiden, die zerrissen am Geweihe hingen, waren ihm peinlich. Mit aller Macht wehrte er sich gegen eine Riesenmasse von peinlichen, unangenehmen Gefühlen. Hey, hey, als hätte jemand in ein Wespennest gestochen. Aber er beruhigte sich wieder. Das alles musste so geschehen. Sonderbar, dass er immer wieder in die alten Vorstellungen vom freien Willen verfiel, von einem Willen, der handeln kann. Und jetzt, wo trieb es ihn nun hinein? Ins Glück, in ein endloses Glück voll neuen, unbekannten Freuden und Genüssen. Oh, wie stolz, wie glücklich, wie mächtig er sich fühlte. Und der Zug raste und raste. An den Fenstern flogen Häuser, Dörfer und Städte vorbei und ganz tief am Himmel glühte in trübem violetten Licht ein Stern. Ende des ersten Teils. Über Bord. Ende von Abschnitt 6.